Gedacht, dass die Träumerlinge längst ausgestorben sind. Aber das ist wirklich... Nicht nur die Moondreamers beobachten, wie der Träumerling... Hast du den Ghostgammer? Alles bereit? Wir müssen sofort reagieren, wenn er... Siehst du was? Nein, es ist wieder einer von den Unsichtbaren. Meine Freunde, einige erdreisten sich euch vorzuschlagen, den Chef zu wechseln. Ich bin sicher, dass euch das genauso lächerlich vorkommt wie mir. Raus! Ausstehen!